Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern und ich freue mich total auf die Predigt heute. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtreihe über Superhelden und ich habe extra mir für die Predigt heute ein passendes T-Shirt gekauft, aber ich habe mir eben so gedacht, ich hätte mir besser einen passenden Pulli gekauft, weil irgendwie haben wir in unserem neuen Raum noch nicht so ganz rausgefunden, wie die Heizung funktioniert. Also ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich drehen müsste, damit es hier wärmer wird. Es tut mir leid, aber ich verspreche, wir werden das versuchen rauszukriegen und das nächste Mal wird es hier ein bisschen wärmer sein. Aber ich denke, ihr haltet das aus. Und wir sind in einer tollen Reihe über Superhelden. Ich habe sie hier mal alle mitgebracht. Zum Glück passend zu unserer Predigtreihe, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, passend zu unserer Predigtreihe hat Lego extra in den letzten Wochen so eine Superheldenreihe aufgesetzt. Da habe ich gedacht, ach, die Superhelden, die da bei Nordstern machen, die produzieren wir doch auch mal so als Schlüsselanhänger. Ich habe die sechs, die wir so durchgehen, hier gekauft. Letztes Mal hatten wir Iron Man und heute ist halt der Batman dran oder hier ist er auch auf dem Poster zu sehen. Das sind so die Geschichten, um die wir uns hier in diesen sechs Wochen kümmern. Und mir macht das total Spaß, mich nicht nur darauf vorzubereiten, sondern auch darüber predigen zu können. Das habe ich eigentlich auch noch nie gehabt, dass ich mal über Batman, Superman, Spider-Man und sowas, was in der Kirche gehört habe. Und ich dachte, diese Geschichten sind aber eigentlich so cool und so inspirierend. Und sie sagen eigentlich so viel über uns Menschen und über das, was uns bewegt, dass die eigentlich ganz, ganz gut mal zur Kirche und auch zu Gottesdienst passen und auch eigentlich zu uns, die wir uns vielleicht die Frage stellen, wie kann ich in dieser Welt leben? Wie kann ich in einer Großstadt überleben? Wie kann ich selbst mit solchen Themen wie, in denen es nämlich in den Superheldengeschichten geht, solchen Themen wie Mut, Leidenschaft, Gerechtigkeit, Vision, das Böse, Liebe oder solchen Themen, die ja, diese Geschichten sind voll von diesen tiefen, ganz menschlichen Themen, die uns alle bewegen, wie kann ich mit solchen Themen umgehen? Und deshalb finde ich persönlich diese Superhelden-Stories so inspirierend und denke mir immer, wenn ich so einen Film geguckt habe, irgendwie ist das jetzt mehr als nur eine Story, das hat echt auch was mit uns zu tun, da geht es um Dinge, die mich bewegen auch. Es ist zwar Fiktion, ne? Es ist also eine erfundene Geschichte, keiner von uns lebt wirklich in Gotham, keiner von uns kann wirklich fliegen oder sowas, ich weiß zumindest ich nicht, bin ich hierher geflogen. Aber ich dachte, in diesen Geschichten geht es um so viele Dinge, die uns bewegen und deshalb haben wir das zum Thema gemacht. Und das Thema, was diesen Kerl hier, Batman, am allermeisten bewegt oder ich würde sagen, das, wofür er am meisten steht, ist ein Thema, was uns alle bewegt, glaube ich. Und zwar ist das Thema Gerechtigkeit. Und ich habe heute drei Punkte, ausgehend von dem Gedanken über Batman und auch einem Bibeltext, drei Punkte zum Thema Gerechtigkeit. Erstens, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Zweitens, Vorbild für Gerechtigkeit. Und drittens, geschenkte Gerechtigkeit. Erstens, Sehnsucht nach. Zweitens, Vorbild für. Und drittens, geschenkte Gerechtigkeit. Erstens, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also, Batman, die Geschichte, ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, ich erzähle sie kurz. Batman heißt eigentlich Bruce Wayne, ist ein Junge, der groß geworden ist in einer recht wohlhabenden Familie. Seine Eltern waren Firmenbesitzer. Und so geht die Geschichte, dass er also glücklich groß wird und eines Tages in eine Höhle fällt und auf dem großen Anwesen seiner Eltern und in dieser Höhle guckt er in ein schwarzes Loch und auf einmal kommen ganz viele Fledermäuse raus und das wird eine ganz tiefe Angst, das ist so ein Schreckmoment in seinem Leben, das ihm Angst macht. Und ich meine, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Fledermäuse live so ganz nah erlebt hat, das kann einem Angst machen. Und dieser Moment führt auch, also dieses Erlebnis führt auch dazu, dass er einige Zeit später, als er so als ungefähr 8-jähriger Junge mit seinen Eltern im Theater ist, bei einer Vorführung im Theater, wo Zorro nachgespielt wird, und dort irgendwie Fledermäuse vorkommen, in diesem Moment in Panik ausbricht, total irrational, und seinen Eltern sagt, er möchte bitte dass sie jetzt nach Hause gehen. Er kann nicht mehr da sitzen bleiben. Es macht ihm solche Angst, allein die Erinnerung an diesen Moment mit den Fledermäusen. Und seine Eltern natürlich gehen mit ihm raus, schleichen sich so ein bisschen durch den Hintereingang dieses Theaters nach draußen und gehen mit ihm nach Hause, reden noch darüber, was alles sonst so in dem Theater passiert ist. Und auf einmal so aus einer Seitenstraße, mitten in so einer dunklen Gasse, tritt also ein Typ raus, ne, so ein richtiger Bösewicht, und hält also dem Vater eine Pistole in entgegen und will ihn ausrauben. Und der kleine Bruce steht mit dabei, sieht das alles mit an, und der Vater reagiert relativ ruhig, versucht das irgendwie zu managen, will ihm die Brieftasche geben, und in dem Moment, wo also der Mann dann die Pistole in Richtung der Frau hält, springt er davor, das alles löst Panik aus. Dieser Mann erschießt die beiden Erwachsenen, seine Eltern, und lässt den kleinen Bruce am Leben. Der Mann läuft mit dem Portemonnaie weg. Und es ist dieser Moment in seinem Leben, wo er ein ganz, ganz tiefes, existenzielles Erlebnis mit Ungerechtigkeit hat, die ihn selbst betrifft. Und dort in diesem Moment, in dieser Seitenstraße, wo er Ungerechtigkeit erlebt, wo er dieses fiese Böse ihn wirklich selber betrifft, dort schwört er sich, dass er dagegen etwas tun wird, dass er aufstehen wird und der Ungerechtigkeit ein Ende machen wird und dass er ein Kämpfer für Gerechtigkeit wird. Und dann verbringt er so die ganze Zeit seiner Jugend und junge Erwachsenen damit, sich verschiedene alles Mögliche zu studieren, sich diverse Techniken anzueignen, findet irgendwelche besonderen Autos und Fahrzeuge und verkleidet sich letztendlich als das, was er am meisten fürchtet, nämlich als Fledermaus, als Bat, und wird dann sozusagen zum Schrecken für das Böse. In dem Film Batman Begins, da gibt es so eine Szene, wo er dann bei seinem Mentor ist und ausgebildet wird als Batman, fragt er ihn, was suchst du? Und er antwortet: Ich suche den Weg, das Unrecht zu bekämpfen, die zu rächen, die sich an den Schwachen vergreifen. Ich will Gerechtigkeit. Und der Antwort seines Mentors ist: Dann musst du selbst zur Angst werden. Du musst zu einem schrecklichen Gedanken werden. Verbünde dich mit deiner schlimmsten Angst. Batman wird dann zu einem Symbol und wird in Gotham quasi der dunkle Held, The Dark Knight, und kämpft im Namen der Gerechtigkeit gegen das Böse. Und ich glaube, dass Batman in gewissem Sinne so etwas Ähnliches ist. Also Comics sind insgesamt so etwas wie Karikaturen für uns Menschen. Ich glaube, dass Comics so gut funktionieren, weil sie etwas, was uns Menschen auch bewegt, nehmen und überzeichnen. Also so wie so eine Karikatur, da übernimmt man auch einen Politiker und überzeichnet das, was er gerade gesagt hat, mit Humor, mit Drama. Und ich glaube, dass Comic-Helden so etwas wie Überzeichnungen von uns Menschen sind, weil sie eigentlich etwas zeigen, wie wir selber auch sind. Laut Umfragen ist ja Batman der beliebteste Superheld von allen. Also da gibt es einen großen Streit, wer ist denn jetzt der beliebteste Superheld. Aber Batman ist der beliebteste, sagen bestimmte Studien. Warum? Ich glaube, weil es etwas an ihm gibt, das uns fasziniert. Etwas, das wir selber auch spüren. Weil er nicht einfach nur irgendeine schöne Geschichte ist, sondern weil er eigentlich eine Geschichte über etwas ist, was wir selber auch kennen. Und zwar ist es die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Die Sehnsucht danach, dass Ungerechtigkeit doch beendet werden muss und dass Gerechtigkeit entsteht. Ich glaube, wir haben auch solche Situationen in unserem Leben, jeder von uns, die so ähnlich auf uns wirken wie diese Situation von dem kleinen Bruce in dieser Seitenstraße. Vielleicht nicht so dramatisch, vielleicht nicht so schlimm, vielleicht nicht so dunkel. Aber es gibt, glaube ich, in unserem Leben Situationen, die entweder einzelne Momente oder vielleicht sogar längere Phasen, die in uns so dieses Gefühl ausgelöst haben, das war ungerecht, das war nicht in Ordnung, dass das mir passiert ist. Was auch immer es war, entweder eine Situation oder es kann auch eine Person sein. Diese Situation von dem Moment, wo seine Eltern ermordet wurden, war für den kleinen Bruce und hinterher auch für den großen Bruce, für den da, das, was er immer wieder so sich vor Augen gemalt hat, was ihn motiviert und angetrieben hat, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ich glaube, wir kennen das auch. Ich kenne das auch. Diese Dinge in mir drin, Menschen oder Situationen, die ich mir vor Augen malen kann. Ich muss nur die Augen zumachen und dann gibt es das, was mich verletzt hat, was mich irgendwo, wo ich Ungerechtigkeit erlebt habe und wo ich irgendwie sagen möchte, nein, das kann doch nicht sein. Das darf nicht wieder passieren. Oder ich muss da noch was tun, das muss in Ordnung gebracht werden. Es muss Gerechtigkeit passieren. Oder es kann sogar so weit kommen, dass man diese Person, die man dann dort, wenn man die Augen zumacht, sieht, dass man ihr quasi sowas wie, das darf einfach nicht so, ne? Das war nicht in Ordnung. Ich möchte das irgendwie sagen und ausdrücken. Ich möchte, dass Gerechtigkeit passiert, vielleicht sogar mit dieser Person. Und das sind Momente, die sich tief einbrennen können in unser tiefes Inneres. Das sind Momente, die wir manchmal wieder erinnern, manchmal nicht. Vielleicht ist es bei manchen von uns sogar dieses eine Erlebnis mit dieser einen Person, was so viel Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns ausgelöst hat und wo wir dann entweder selber aufstehen und sagen, ich muss dafür Gerechtigkeit sorgen oder zumindest wie die Sehnsucht danach hagen, dass es jemand anders tut. Dass vielleicht so ein Held kommt wie Batman und sagt, nein, und wir innerlich würden wir uns das wünschen, wenn einer kommt und dieser Person, die uns damals verletzt hat, sagt, das war nicht in Ordnung und dafür bezahlst du jetzt. Ups. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so hässlich in uns drin, aber ich denke, wir alle kennen diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, weil uns Ungerechtigkeit passiert ist. Und ich glaube, wir kennen dieses Gefühl, was dieser kleine Bruce dort erlebt hat. Vielleicht nicht so krass, aber doch irgendwie. Und das ist es, was uns an diesem dunklen Helden dann doch fasziniert, ne? Dass er dann aufsteht und den Bösewichten von Gotham ein Ende setzt. Er kann zwar seine Eltern nicht mehr wieder zum Leben heraufholen, aber er kann doch wenigstens etwas für Gerechtigkeit tun, dass so etwas jemandem anders nicht wieder passiert, dass es wenigstens den anderen gut geht. Und genau das ist die Reaktion, die wir auch oft auf Böses haben. Aber was ist das dahinter? Ich habe in einem Blog diese Woche folgendes Zitat gelesen. Der Grund für das Ganze ist, der den Grund für dieses Ganze zeigt. Da hat jemand geschrieben, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist unser Problem, persönlich und global. Wir scheinen den Kreislauf aus erlebter und selbstverschuldeter Ungerechtigkeit nicht durchbrechen zu können. Gewalt führt zu Rache, Hass führt zu Vergeltung. Verletzung führt zu Gleichgültigkeit. Das machen Menschen mit Menschen und Völker mit Völkern. Aus dem guten Motiv der Gerechtigkeit wird oft die scheinbar endlose Kette der Vergeltung. Und ich glaube, genau das ist es, was in der Geschichte von Batman zum Ausdruck kommt. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzen Menschen. Ja, das ist es. Das ist Batman. Er hat etwas Hässliches erlebt und jetzt wird er selbst zu der Angst. Er hat Angst erlebt und jetzt wird er selbst zur Angst für die Bösen. Er wurde verletzt und jetzt fängt er an, selber zurück zu verletzen. Und es ist ihm etwas Böses widerfahren und eigentlich wird er, und deshalb ist er der dunkle Held, er ist nicht die große Lichtgestalt, er ist der dunkle Held. Jetzt wird er selbst zu etwas, was den Bösen Angst machen soll. Er reagiert auf Verletzung mit Hass oder selbst damit, andere zu verletzen. Das ist es, was ihn antreibt. Das ist das, was ihn bewegt. Und ich glaube, das ist etwas Ähnliches, wie wir oft auch sind. Ich glaube, viele unserer Reaktionen auf diese Momente, wo wir verletzt sind, sind, dass wir auch eigentlich möchten, dass es dem anderen dann wenigstens genauso schlecht geht wie uns oder dieser Situation. Diese Situation wieder dadurch in Ordnung gebracht wird, dass Gerechtigkeit entsteht. Das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Zweitens, ein Vorbild für Gerechtigkeit. Ist Batman ein Vorbild für Gerechtigkeit? Ich glaube, wir können seine Reaktion verstehen, aber man möchte doch irgendwie rufen, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. Weil eigentlich ist doch diese Art und Weise auf Ungerechtigkeit zu reagieren das Problem in dieser Welt, oder? Eigentlich ist doch das Problem. Menschen, verletzen wieder andere Menschen, verletze andere Menschen. Und meistens wird es ja nicht weniger in diesem ganzen Prozess, meistens wird es irgendwie mehr. Und wenn man sich die globalen Probleme unserer Welt anguckt oder die Probleme unserer Stadt, dann ist es ganz oft so, ja, wir können Menschen verstehen, vielleicht sogar, weil sie die Böses tun, weil sie vielleicht selber auch wieder was erlebt haben. Die haben auch einen Grund dafür. Und irgendwie ist dieser Kreislauf da. Aber ist Batman dann das Vorbild? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich würde meinen Kindern nicht empfehlen, wenn sie irgendwo auf dem Schulhof Ungerechtigkeit erleben, sich am nächsten Tag irgendwie eine dunkle Verkleidung anzulegen und mal kräftig zurückzuschlagen. Das wäre nicht das Konzept, was ich empfehlen würde für Gerechtigkeit. Es wäre vielleicht ein gutes Motiv, ja, Gerechtigkeit. Aber es wäre irgendwie eine Reaktion, die vielleicht verständlich wäre. Und deshalb verstehen wir Herr Batman auch. Aber ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, wie Batman hier vorgeht. Gibt es einen anderen Weg, mit unserer Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, die wir und unseren Verletzungen, die wir auch in uns tragen, umzugehen? Gibt es einen anderen Weg? Denn es ist doch wichtig, einen anderen Weg zu finden. Ja, es gibt einen anderen Weg. Und er hat mit dem zu tun, was eben vorgelesen wurde, mit der Geschichte von Jesus Christus. Ein anderer Film, der mich mal sehr fasziniert hat, war die Passion Christi. Und das ist die Geschichte der letzten Tage von Jesus. Und ich kann mich gut erinnern, in diesem Film wird sehr brutal und fast martialisch dargestellt, was in den letzten Stunden von Jesu Leben passiert ist. Wie er ungerecht gefangen genommen, geschlagen, verspottet, ausgelacht, gefoltert, gemartert und all diese Dinge wurde und dann auf seinem eigenen Rücken das Kreuz hochtragen musste auf Golgatha und dann an das Kreuz geschlagen wurde. Und ich weiß noch, bevor ich diesen Film geguckt habe, habe ich die Geschichte von ihm schon 100 Male gehört und gelesen. Aber ich weiß noch, wie dieser eine Moment in dem Film mich so zum ersten Mal wirklich, vorher habe ich es oft verstanden, aber da habe ich es wirklich gerafft, und zwar dieser Moment, der in diesem Text hier beschrieben ist. Es steht ja dann da, dass zusammen mit Jesus wurden auch 2 andere zu der Hinrichtung geführt und dann haben sie ihn gekreuzigt, rechts und links von ihm noch die beiden anderen, und dann steht in Vers 34, wenn ihr wollt, guckt bitte mit hier rein, da steht dann, Jesus sagte aber, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass in diesem Satz die Lösung für die Frage nach Gerechtigkeit in unserer Welt und in unserem Leben steckt. Und ich möchte sie euch gerne zeigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist unglaublich, oder? Jesus erlebt nicht nur, wie seine Eltern ermordet werden, die Geschichte ist eigentlich teilweise ähnlich. Ihm widerfährt unglaubliches Unrecht. Und er war noch nicht mal schuldig. Alles, was ihm vorgeworfen wurde und wofür er angeklagt wurde, stimmte nicht. Und dann tun sie ihm das alles an und nageln ihn in ein Kreuz. Kaum körperliche, größere Qualen kann man sich vorstellen. Und als ich dort im Kino gesessen habe und das so vor mir gesehen habe, was ich schon längst kannte, da habe ich eigentlich gedacht, Jesus, was bist du eigentlich für ein Kerl? Denn alles andere hätte man erwartet, was aus ihm rauskommt als Worte, als das, oder? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was man hätte erwarten können, ist irgendwie sowas hier. Ja, also irgendwelche, das ist alles ungerecht und Verwünschung oder so etwas, was die meisten Menschen, die in solchen Situationen wie Jesus war, dann getan haben. Aber das hat er nicht getan, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, dass in diesem Satz das Potenzial steckt, auch uns mit unserer Gerechtigkeit und unserer Gerechtigkeitssehnsucht zu verändern. Denn ich glaube, dass Jesus hier eigentlich das Vorbild für Gerechtigkeit ist und nicht Batman. Denn was er tut, ist, er reagiert als verletzter Mensch nicht damit, dass er andere verletzt, sondern was macht er? Er ist ein verletzter Mensch in dem Moment, aber ein verletzter Mensch liebt Menschen. So. Jesus war ein verletzter Mensch, der es geschafft hat, nicht zurück zu verletzen, nicht zurück zu schlagen, nicht zurück zu hassen, sondern der die, die ihm das da gerade antun, sogar noch zurücklieben konnte. Und er konnte sagen, ich möchte euch nicht zurückhauen, ich möchte nicht eure schlimmste Angst werden, sondern ich möchte eure größte Hoffnung werden und ich möchte euch lieben. Das wäre eigentlich eine Reaktion, die die Welt verändern würde, oder? Stellt euch vor, dass überall dort, wo Menschen ungerecht behandelt werden, sie nicht zurück ungerecht handeln oder zurückschlagen, sondern zurücklieben. Stellt euch vor, dass überall da, wo ganze Nationen angegriffen werden, sie nicht zurückschlagen, sondern zurücklieben, vergeben und Gnade walten lassen. Stellt euch vor, dass überall da, wo uns das passiert, jemand anders uns anders begegnen würde. Wenn wir vielleicht falsch aufgestanden sind am Morgen und unseren Arbeitskollegen mal so richtig blöd anmachen, nicht was Blödes zurückkommen würde, sondern Verständnis, Freundlichkeit, Gnade. Ich glaube, die Welt wäre ein anderer Ort. Und das ist genau das, was Jesus hier macht. Er schlägt nicht zurück. Er hätte zurückschlagen können, sondern er liebt zurück. Ich glaube, dass das Vorbild ist. Verletzter Mensch liebt Menschen. Und genau weil das die Idee ist im christlichen Glauben, das ist im Kern des christlichen Glaubens die Idee, konnte Paulus im Römerbrief hinterher Folgendes sagen. Oder er träumt genauso von einer Welt und sagt Folgendes. Segnet die euch verfluchen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die freuen und weint mit denen, die weinen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit jedermann in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt das Böse mit Gutem. Das ist genau der Gegenteil von dem, was Batman lebt und wie diese Welt tickt. Das ist nicht das Normale, wie man reagieren würde, oder? Ich glaube, die Stadt, in der Batman lebt, diese Geschichte spielt, Gotham, ist eigentlich ein Bild auch für unsere Stadt, für unser Leben, wo dadurch es immer irgendwie chaotischer wird, dass genau dieses Prinzip verletzte Menschen verletzen Menschen immer mehr regiert. Aber ich glaube, dass in dieser Stadt oder in unserem Leben es nicht zum Chaos kommen muss, wenn wir anfangen können, das zu leben, was Jesus hier gelebt hat. Einer meiner persönlichen Helden, Martin Luther King, der in den 60er Jahren in den USA sich für die Rechte der unterdrückten Minderheit der schwarzafrikanischen Bevölkerung eingesetzt hat, hat das sehr, sehr tief verinnerlicht. Und er hat gegen Ungerechtigkeit gekämpft. Also in seiner Zeit war es so, dass Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe, nur aufgrund ihrer Rasse nicht in den bestimmten Bussen fahren durften, nicht ein Bankkonto haben durften, die durften geschlagen werden, sie durften misshandelt, diskriminiert und all diese Dinge werden, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hatte. Also pure Ungerechtigkeit. Was hat er gemacht? Er hat nicht eine Revolution angezettelt, wo man versucht, mit Knüppeln und Gewehren dagegen vorzugehen, sondern er hat genau versucht, diese Idee zu leben. Er hat gesagt, wir verletzte Menschen, lass uns die, die uns misshandeln, eigentlich sogar noch zurücklieben. Und er hat eine friedliche Revolution angezettelt, die dadurch bekannt wurde, dass sie eben nicht geschlagen haben, sondern dass sie ertragen haben. Dass sie nicht zurückgehasst haben, sondern dass sie zurückgeliebt haben. Und damit eigentlich dieses ganze Land, USA, verändert haben. Und man hat ihn dann mal gefragt, was ist eigentlich das? Oder er hat dann in seiner Rede 1963, die dann ganz berühmt wurde, I have a dream, genau diesen Traum auch geträumt. Er hat von einer Welt geträumt, in der, hat er so gesagt, in der Gerechtigkeit herrscht. Und dann hat er das beschrieben. Egal, wie viel ungerecht getan wurde, lasst uns Gerechtigkeit leben. Verletzte Menschen lieben Menschen. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das Vorbild für uns, für mich, in den Bereichen, wo ich das erlebt habe, das so zu leben. Aber die Frage ist, wie können wir das leben? Es wäre eigentlich gut. Ich glaube, jeder von uns hätte das gerne. Oder wir hätten das schon gerne, dass unsere Arbeitskollegen und unsere Kinder und unsere Familienangehörigen oder unser Chef so reagiert. Wenn wir mal mies drauf sind, dass er nicht zurück mies ist, sondern einfach nett. Oder wenn unsere, wie auch immer, ne, wenn wir was echt, das passiert uns ja auch, wir sind auch Menschen, die andere verletzen, wenn man dann uns nicht zurück gemein ist, sondern eigentlich uns mag, obwohl wir, und vielleicht versucht zu verstehen, warum wir so waren. Aber wie schaffen wir das selbst? Wie kommen wir dahin? Weil es reicht ja jetzt nicht zu sagen, so, jetzt nehmt euch alle ganz kräftig Jesus zum Vorbild und nächste Woche versucht ihr das mal, ne? Immer dann, wenn jemand zu euch ungerecht ist, egal ob es jetzt der Typ ist, der euch die Vorfahrt nimmt oder ob es die Kinder sind, die euch nerven oder ob es der Arbeitskollege ist, der blöd aufgestanden ist und was Blödes sagt. Lasst uns mal richtig kräftig anfangen und das tun. Nein, das wird nicht klappen, glaube ich. Weil wir müssen uns erst die Frage stellen, woher kriegen wir eigentlich die Kraft dazu? Wie kann man das eigentlich leben? Ich weiß nicht, wie ihr euch selber einschätzt, aber wenn das, was mit Bruce Wayne passiert ist, mit euch passiert wäre, wie hättet ihr reagiert? Oder vielleicht noch schlimmer, wenn das, was mit Jesus Christus passiert ist, dort am Kreuz, wenn das ihr das erlebt hättet. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das Letzte, was aus mir rausgekommen wäre in diesem Moment, wäre: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Richtig? Obwohl ich weiß, es wäre eigentlich besser. Wo finden wir also die Kraft? Wie können wir dahin kommen? Drittens, geschenkte Gerechtigkeit. Ich glaube, dass der Schlüssel zu der Frage, wie wir das leben können, in diesem kleinen Satz von Jesus Christus liegt. In Vers 34 sagt Jesus nicht: Ich vergebe euch, denn ihr wisst nicht, was ihr tut. Sondern er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass in diesem einen Wort, was am Anfang steht, dieses Satzes, der Schlüssel dafür steckt, wie wir das auch erleben können. Denn mit diesem Wort Vater drückt Jesus hier etwas aus, was eigentlich die Motivation dafür es ist. Nämlich, Jesus konnte lieben, zurücklieben, die ihn verletzen. Warum? Weil geliebte Menschen lieben Menschen. Weil Jesus Christus selbst diese Beziehung zum Vater hatte, konnte er, und weil diese Beziehung vollkommen in Ordnung war, und weil in dieser Beziehung er Liebe erlebt hat und nicht Vergeltung und Hass und Rache, deshalb konnte er vergeben. Deshalb konnte er in diesem Moment sagen: Ich möchte nicht zurückhassen, ich möchte nicht zurückschlagen, sondern ich möchte zurücklieben. Jesus und der Vater im Himmel, also im christlichen Glauben, glauben wir, dass diese beiden miteinander in einer Beziehung stehen, nämlich in einer Trinität. Wir glauben daran, dass Gott drei Personen in einem Wesen ist, nämlich in Gott. Und dass es wie drei Personen sind, die sich die ganze Zeit unendlich mögen und lieben und wertschätzen und das auch ausdrücken. Es gibt einen Moment bei Jesu Taufe, wo der Himmel aufgeht, und von oben herunter kommt eine Stimme und sagt: Seht dort, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auf dieser Welt war, stand in einer intensiven Beziehung mit seinem Vater. Und weil der ihm die ganze Zeit nichts anderes außer Liebe und Zuneigung und Freude und Gnade gegeben hat, konnte er dann das weitergeben. Er hatte eine andere Quelle, einen anderen Ursprung für seine Liebe. Er musste, und deshalb konnte er in dem Moment, wo ihm Ungerechtigkeit begegnet, zurückliegen. Man hat Martin Luther King mal gefragt: Warum habt ihr eigentlich nicht zurückgeschlagen? Warum habt ihr das alles ertragen? Warum seid ihr geduldig mit dem, was euch geschieht? Und er hat geantwortet, weil ich Gottes Gnade und Liebe selbst erlebt habe. Er hat Jesu Liebe nicht nur zum Vorbild genommen, sondern er hat sie erlebt. Er hat nicht nur gesagt, ich möchte sein wie er, sondern ich erlebe das von ihm und deshalb kann ich es weitergeben. Er hat selber das so beschrieben, dass er erlebt hat, dass er selber jemand ist und war, der eben genau das Gleiche. Wir sind ja alle Teil dieser Welt. Und eigentlich sind wir alle Teil, und dieses Bild von Batman ist eigentlich nur eine Karikatur von unserer Welt, wie sie ist, die voll von dieser Spirale ist, Menschen verletzen Menschen. Aber Jesus Christus kam von außen in diese Welt als Gottes Sohn und konnte sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er könnte aufhören mit diesem ewigen Kreislauf. Warum? Nicht, weil er so super moralisch war, sondern weil er jemanden hatte, der ihn geliebt hat und weil er das erlebt hat. Und Martin Luther King hat das erlebt und konnte deshalb auch aufhören mit zurückschlagen, mit zurückfies sein, mit zurück ungerecht sein. Er konnte seinen Peinigern ins Angesicht gucken und sagen, ich möchte dich lieben. Und ich glaube, dass wir das erleben können. Ich glaube, dass dort, wo Jesus Christus, wo Glaube an Jesus, wo wir Jesus Christus erleben in unserem Leben, nämlich diese Vergebung und Gnade von ihm, können wir dir auch weitergeben. Ich habe mich gefragt, was würde eigentlich Jesus zu Batman sagen? Stellt euch vor, in dem nächsten Batman-Teil, ja, gibt es eine Szene, wo Batman irgendwo da rumfliegt und mit seinem Batmobil durch die Gegend fährt und er steigt aus, dreht sich rum und vor ihm steht Jesus Christus. Was würde Batman, Jesus Christus zu Batman sagen? Ich glaube, wenn Batman real wäre und Jesus Christus begegnen würde, dann würde Jesus vielleicht zu ihm sagen, hey Batman, hey Bruce, lass dich befreien. Lass dich doch befreien von deinem Schmerz, von deiner tief bohrenden Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die du versuchst selber zu erreichen. Lass mich dich befreien. Lass mich dich heilen. Lass dir meine Gnade schenken und erlebe das, was ich für dich getan habe. Dass ich nämlich deine ganze Ungerechtigkeit, deinen ganzen Hass, deine ganze Dunkelheit auf mich genommen habe am Kreuz. Und dass ich dir etwas Neues schenken will. Leg die Maske ab, leg den Vorhang weg. Hör auf zu kämpfen. Eigentlich nur aus Selbstgerechtigkeit. Lass dich frei werden. Und ich glaube, dass Jesus Christus genau das Gleiche am Kreuz zu uns gesagt hat. Er hat gesagt, ich sterbe für deine Ungerechtigkeit und deine Verletzungen. All das, was du in deinem Leben kennst, was dir passiert ist an Ungerechtigkeit und was du vielleicht auch anderen getan hast an Ungerechtigkeit, überall da, wo du Teil von diesem Ganzen hier warst, von diesem blöden Ding, was diese Welt fast kaputt macht, überall da, wo du das erlebt hast, dann dafür bin ich gestorben. Ich habe es auf mich genommen. Ich habe mich schlagen lassen. Ich habe es ertragen. Und ich habe dich geliebt. Und damit bin ich nicht nur ein Vorbild, sondern du kannst mich, so wie ich den Vater habe, als jemand, der mich geliebt hat, so kannst du mich erleben und kannst anfangen, auch andere zu lieben. Und du kannst selber zu jemandem werden, der seinem Kollegen, seinen Kindern, seinem Partner, dem Mitbürger im Straßenverkehr und all diesen Menschen mit Gnade und Liebe begegnen kann, dort, wo Ungerechtigkeit passiert. Batman ist Fiktion. Ist eine tolle Geschichte. Er ist nicht real. Obwohl er eine nette, eigentlich Überzeichnung und Karikatur von uns Menschen selber ist. Ich glaube, dass man in seiner Geschichte gut sehen kann, wie wir selber auch teilweise sind. Er ist Fiktion. Jesus Christus war real. Er ist auf diese Welt gekommen vor 2000 Jahren und er war Gott und wurde Mensch und hat dort am Kreuz für uns genau das getan. Und wenn wir ihn kennenlernen und ihm vertrauen, seine Liebe erleben, dann kann etwas in uns passieren, was genau das Gegenteil ist, was mit dem kleinen Bruce Wayne passiert ist. Es war dieser eine Moment, der sein ganzes Leben verändert hat, wo er sich geschworen hat, ich werde Gerechtigkeit üben. Wenn wir Jesus Christus erleben und das, was er für uns getan hat und verstehen, dass es für uns getan wurde, dann kann für uns dieser Moment entstehen, ab jetzt will ich lieben, ab jetzt will ich gnädig sein, kann ich gnädig sein, weil ich Gnade erlebt habe und weil ich Liebe erlebt habe. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jesus Christus, dein Sohn, auf diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben und in dieser Welt, die so kaputt ist, mit diesem ganzen verletzten Menschen, jemand zu sein, der nicht zurückgeschlagen hat, sondern zurückgeliebt hat. Und du kennst uns, wie das, was Batman, Bruce Wayne symbolisiert, in unserem Leben auch Realität ist. Wie wir damit kämpfen, oft bewusst oder unbewusst, mit dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und wie wir selber und andere darunter leiden, dass wir als verletzte Menschen zurückverletzen. Ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir erleben und verstehen, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns davon zu erlösen und uns zu befreien von der Sehnsucht, selber Gerechtigkeit üben zu müssen und zurückzuschlagen. Ich bitte dich, dass du uns befreist. Danke für deinen Sohn, der das für uns ermöglicht hat. In Jesu Namen. Amen.